FM4 Unlimited with Functionist and Beware. Welcome back, hier ist Stunde 2 von FM4 Unlimited. Schön, dass ihr dabei seid. Hier ein kurzer Tipp für alle, die zu Ostern noch was vorhaben. Die Keywords sind Passau, Sonntag, 5. April, Club Zauberberg, Karussell presents FM4 Dance. Und warum Sonntag? Na, weil in Bayern der Freitag, also heute und Samstag, noch zu den eher stillen Tagen zählen müssen. Das gibt die Staatskanzlei vor. Also wird halt erst am Sonntag getanzt, dafür aber richtig, glaube ich. Ab 21 Uhr geht's los und ab 22 Uhr kommen Franco und Maniac mit einer Live-Performance. Singer-Songwriter Dance trifft auf Bayerns tightest Rapper. Wer das noch nicht kennt, da gab's letztes Jahr gemeinsam mit D-Fax einen bayerischen Mundart-Rap-Deep-House-Hit. Das hat gut funktioniert. Und ich spiele euch jetzt hier einen brandaktuellen Remix von D-Fax gemeinsam mit Zodo angefertigt. Mask Off heißt der Tune im Original von Franco. Der D-Fax und Zodo Remix. Auch dabei an diesem Karussellabend in Passau am Sonntag neben D-Fax Christian Davidek und Who's Who. Passau Zauberberg, Ostersonntag. Thank you. darf ich euch jetzt was Ungewöhnliches vorspielen und ans Herz legen. Das ist das Smile mit Don't Get Me Started. Don't Get Me Started im James Holden Remix. Thank you. James Holden und The Smile. Und zurück zu den Funky Beats. Neuer Release von Lovebirds, the tune They Call Me. Call me big bang. Dieser Artist heißt Yuki Miyauchi, der Track Donkey Konga. Wir klopfen weiter die Trommeln, allerdings viel, viel, viel schneller. Eat the Rich heißt das hier von Air Max 97. Original Dan.

Easter und Happy Friday Night. Das ist FM4 Unlimited. Ihr könnt uns hören jeden Freitag von 19 bis 22 Uhr live im FM4 Radio drinnen, live im Computer drinnen, im Livestream und jederzeit 30 Tage lang online. Here we go. Hier geht's um The Art of DJing. Gleich mit DJ Beware an den Decks. Viel Spaß.